Die gute Nachricht des Tages als allererstes. Nee, Moment. Die gute Nachricht war doch Lena. Nee, bleh. Lena, ich kann diese Fresse nicht mehr sehen. My, oh my. Like a sad light. I fly around you. I even wash my hair for you. I will dress my hair. I even shave my sack for you. And you can suck my dick for me. Like a sad light. Nee, Johannes Rau ist gestorben. Nee, das war's auch nicht. Robert Enke ist tot. Wie bringt sich ein Fußballtorhüter um, du? Schmeißt sich vor den Zug, um den finalen Elfmeter abzuwehren. 1-0 für die Bundesbahn. Köhler ist zurückgetreten. Köhler ist der Superlativ von Kohle. Ja? Habe ich mir gedacht. Der hat genug Kohle, der hat die Eier geschaukelt bei Bellevue. Er war ja wahrscheinlich gar nicht mehr drin. Er ist immer nach Afrika, den Bimbos zugucken. Beim Maniokstampfen. Und irgendwann ist ihm langweilig geworden. Und er hat die ganze Zeit in Bellevue rumhängen. Jetzt bin ich 67, will auch noch mal was erleben. Und seine Funktion hat er ja auch erfüllt. Er war ja Steigbügel der schwarz-gelben Koalition. Und nach 5 Jahren, jetzt kennt er das Amt auch schon, weiß, wie viel er bekommt, riecht, wie viel er noch bekommen könnte, ohne reisen zu müssen, ist er die Bimbos leid. Und die Afghanen auch. Und was hat er für einen geilen Spruch abgelassen? Er hat gesagt, Kriege kann man auch aus wirtschaftlichen Interessen führen. Das ist die Wahrheit! Die sagt man nicht! Es sei denn, man ist ich. Sowieso geil mit diesem Krieg in Afghanistan. Jetzt hat Gutenberg vor einer Woche gesagt, man müsste Traumatherapien machen für die Soldaten. Die beste Traumatherapie für die Soldaten ist Frieden. Gar nicht erst traumatisiert werden. Aber die traumatisiert haben, die überlegen jetzt, ob sie eine Therapie anbieten. Erst beschließen sie, Krieg, hau ab! Ja? Und dann, wenn die zurückkommen, so, komm, Therapie, komm, Therapie. Ich will nicht zu politisch sein, wir landen schon wieder bei Lena. Ja? Was geht mir dieses Lena-Geschisse auf den Sack? Warum wollen immer alle fragile Frauen bumsen? Ich bumse so ein Teil nicht. Ich wichse die noch nicht mal an. Das überlasse ich dem Raab. Ja. Das ist ja das Schöne, ich bin ja genauso eine kleine, korrupte Sau. Ja, aber ich erlaube mir wenigstens, über die anderen zu motzen, wenn sie nicht dabei sind. Ja, wenn sie dabei sind, so... Nee, Lena, super, wie du knödelst, singst. Wenn die Engländer diesen Akzent hören, da erklären die uns rückwirkend den Krieg. Der Eurovision Song Contest ist sowieso eine ganz komische Veranstaltung. Hat jemand diesen Serben gesehen? Zwölf Punkte? Noch nicht mal 12 Euro! Dafür, dass der dir im Stehen einen lutscht. Mit den Haaren, die da hat, da kitzelt das so am Sack so. Ovo je Balkan, hat er gesungen. Was? Homo du Balkan. Aber die haben sich jetzt ausgeschwult, die panslawischen Sangesbarden. Jetzt ist der Preis wieder ein deutschen Headache. Demnächst müssen wir noch Kriegsgefangene mitnehmen. Oder wir behalten sie gleich da, wenn sie kommen. Aus Estland und Aserbaidschan. Was hat Aserbaidschan auf dem Eurovision Song Contest zu suchen? Und Israel, gut, okay, okay. Den schulden wir ja. Ewige Gefälligkeit. Nachher sind sie doch beleidigt und wollen Geld. Ne? Wollen Geld schicken, schicken, schicken. Okay, 12 Euro. Ich nehme den Preis nicht an. Drecksjuden. Entschuldigung, ich meinte das nicht so. Es hat sich ungefiltert aus mir herausgepresst. Ich hab's nachgeplappert. Das, was andere gedacht haben, hat sich durch mich Bahnen geformt. Wenn man Jude sagt, denken ja viele Leute gleich einen Katalog. Wenn man es auch noch dementsprechend betont, sind sie bereit, es umzusetzen. Wenn man sagt, Jude, da stehen einige schon in den Startlöchern. Ja. Heute Abend wird's harmlos, ich bin total enthemmt. Es geht um nichts mehr. Ich spiele nur noch ganz selten, weil das Geld reicht eben jetzt mehrere Wochen lang. Es wird auch immer teurer, damit ich immer weniger spielen muss, damit ich immer mehr Bock auf die Abende habe. Weil früher hatte ich keinen Bock auf die Abende und habe jeden Abend gespielt, weil ich die Kohle haben wollte. Und dann ist mir eingefallen, ich nehme einfach zu wenig. Ja? Ich muss mehr nehmen, damit ich seltener spiele und mehr Spaß habe. Im Grunde genommen geht es ja auch nur um die Minimalfinanzierung meiner Bedürfnisse. Ich bin ein sehr bescheidener Mensch. Ich reise in einer Entourage von 13 Thai-Nutten. Die ich nicht anfasse. Das ist die Freiheit, die ich mir gönne. Die sollen sich in meiner Abwesenheit befummeln. Der Grund, der wahre Grund ist ein anderer. Sie sind mir schlicht und einfach zu alt. Seitdem ich zum katholischen Glauben konvertiert bin. Mach ich's nur noch unter 12 Euro. Aber der Papst hat sich ja jetzt entschuldigt. Der hat ja gesagt, Entschuldigung, wir haben uns verwichst. Es war ein Kindergesicht im Weg. Ist das erlaubt, dass ich sowas sage? Ja. Oder ist das Blasphemie? Nicht, dass einige auf der Hodenwaldschule waren und ich ihr Sakrileg tagiere. Jede Sau ist ja mittlerweile misshandelt. Ja. Hat man jemandem mal eine Watschen gegeben, dann schreit er gleich 30 Jahre später, ich bin misshandelt, bin traumatisiert. In unserer Jugend war das normaler Umgang. Zack! Selbst Arschfick war bei uns nicht so verpönt wie heute. Gut, aber wir waren natürlich auch untereinander. Also, ich nicht, also ich bin ja nicht schwul. Aber die Schwulis, die späteren, die Initialschwulis, die sagen ja heute auch nicht, ich bin misshandelt, sondern die sagen, ich stehe dazu, bin schwul. Wo würden wir denn da landen? Da werden ja ganze Bataillone von Christopher Street Day Fans ausgerottet, wenn man Misshandlung gelten lassen würde. Außerdem ist mittlerweile ja sogar unser Außenminister schwul. Wir haben einen schwulen Außenminister. Das muss man sich mal vorstellen. Wie kann man mit Afghanen über Krieg und Frieden verhandeln, wenn man sich vorher hat in den Arsch ficken lassen? Das ist eine denkbar schlechte Verhandlungsposition. Oder bietet der im letzten Augenblick dem Karzai an, komm, ich blas dir ein. Karrohrmission. Ja, es wird ein schöner Abend. Ich habe viel zu erzählen. Mittlerweile sammelt sich das geistige Ejakulat in mir an. Und deswegen herzlich willkommen, nicht erschrecken, ich bin ein bisschen vulgär, ich habe erst sehr spät Deutsch gelernt. Ich sage eben all das, was mir durch den Kopf geht, ohne Rücksicht auf Verluste. Political Correctness ist mir fremd. Ich beherrsche die Terminologie des politisch Korrekten nicht mehr. Und das ist ganz schön. So kann ich vielleicht ungefiltert mal loswerden, was andere sich nicht zu denken trauen. Wir denken ja sehr viel, aber wir sagen es selten. Wir verstecken uns hinter Scharaden und irgendwelchen Floskeln. Und wenn es dann mal drauf ankommt, dann lassen wir es nur portionchenweise raus. Und das zu hinterfragen, warum wir in einer aufgeschlossenen Gesellschaft nicht alle Möglichkeiten nutzen, die uns zur Verfügung stehen, ob wir klüger sind als die, denen wir vorwerfen, noch nicht mal im Ansatz begriffen zu haben, worum es geht, das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, die ich heute Abend angehen möchte. Mit der nötigen Portion Humor, die braucht man. Humor ist immer wichtig, wenn man aushalten will. Aushalten ist noch wichtiger, wenn man tolerant sein will. Und Toleranz ist nur möglich, wenn man den anderen versteht in seiner Andersartigkeit. Das ist sehr, sehr kompliziert. Diese Basisarbeit auf die Bühne zu tragen, ist mittlerweile das Versäumnis fast aller meiner Kollegen und Kolleginnen. Die Bühne wird verwechselt mit einer Art Couch. Die Bühne wird verwechselt mit einer Art Spiel-Sandkasten. Die Bühne wird verwechselt mit einer Art Spiegel, Selbstdarstellungs-Projektionsfläche für Sehnsüchte. Das ist die Bühne auch, aber nicht ausschließlich. Und deswegen ärgert es mich, wenn auf der Bühne Künstler stehen, die die Möglichkeit hätten, sich auszudrücken und über Belanglosigkeiten sprechen. Wenn sie einfach nur reflektieren, was ihr eigenes Mittelmaß darstellt und damit einen hohlen Applaus ernten, der nicht für einen Schritt mehr Bewegung sorgt, als den, den man bräuchte, um wirklich klüger zu sein als diejenigen, die dumm daherreden. Und ist natürlich ein gewagtes Unterfangen, wenn ich mir heute die Zuschauer angucke. Ja. Einige kommen, weil sie 5 Minuten auf YouTube gesehen haben und sagen, wer sagt immer Fotze? Ja. Andere sagen, weil sie nie was gesehen haben, der sagt mir zu viel, Fotze. Ja? Und dann muss ich die Gratwanderung aushalten. Dann muss ich Stellvertreter ihrer Ansprüche werden. Kann ich nicht. Ich kann nur meine eigenen vertreten. Und deswegen lassen wir uns einfach ein bisschen gehen. Lassen wir uns ein bisschen los von den Konventionen, die man immer so mit sich bringt. Vergessen wir, dass wir in einer Urteilsposition sind. Denn das ist oft auch der Fall, wenn wir alleine zu Hause vor den Bildschirmen hocken. Weil andere uns in diese Position versetzen, weil sie wissen, dass wenn wir uns wähnen, in einer Urteilsposition zu sein, wir gleichzeitig auch generierbarer werden, um Kaufkraft zu werden. All das spielt heute Abend keine Rolle. Wir feiern eine Messe, wir zelebrieren den Hass in uns, um vielleicht einen Deut mehr Liebe zu spüren als diejenigen, die unempfindlich für diese Gefühle geworden sind. Allen voran sei zu sagen, ich hasse nicht mehr Mario Barth. Viele sagen, jetzt wird er wieder bei Mario Barth lästern. Das habe ich jahrelang gemacht. Aber mittlerweile ist Mario Barth postmodern. Der ist sozusagen der Vorreiter einer Bewegung, die noch viel schlimmer war als er selbst. Ja? Wie viele gescheiterte Existenzen haben dann das Thema Mann und Frau zum Sujet ihres ganzen künstlerischen Schaffens gemacht? Ich kann diese Geschichten nicht mehr hören. Mittlerweile werden sie auch kaum noch erzählt, weil wir sind schon eine Stufe weiter. Der Kabarettist ist nämlich im Mittelmaß angekommen, im Zentrum seines Lebens. Er ist über 40, hat eine Frau und 2 Kinder. Und deswegen erzählt er jetzt vorzugsweise, wie er seinen Scheißplagen die Windeln um Arsch wickelt. Das geht mir so auf den Sack. Das hat mit Anarchismus nichts mehr zu tun. Das ist FDP. At its best. Und weil FDP nicht auf eine Kunstbühne gehört, weil FDP in einen Kühlschrank, ins Tiefkühlfach gehört, weil diese Mehrheitsbeschaffer-Nuttenpartei eigentlich ausgerottet gehört, und weil Westerwelle, in dessen Gesicht die Grabenkämpfe der FDP widerspiegeln, der schlechteste und verlogenste Außenminister ist, den wir je in dieser Republik hatten. Ja? Gehört es auch mal dazu, dass man eine Alternative aufweist. Ja? Man muss ja nicht immer nur meckern, sondern denen auch mal zeigen, wie es ginge. Indem man nämlich alle mit einbezieht in seinen Hassvortrag. Also das Gegenteil von Political Correctness, flächendeckende Beleidigung. Jeden soll es treffen, denn erst dann ist es gerecht verteilt. Niemand wird verschont, dann bleibt er auch nicht einzigartig. Ob es der Behinderte ist, den wir ab jetzt Mongo nennen, ob es der Neger ist, der zum Bimbo wird, Der Türke, der rekakalikisiert wird, oder der Deutsche, der grundsätzlich Nazi ist. Ja. Ob es der Schwuli ist oder die Lesbensau. Alle haben sie ihr Recht auf Beleidigung. Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Und meistens ist es sogar so, dass diejenigen, die man diskriminiert, hellauf begeistert sind. Aber die anderen, die zuschauen, wie man diejenigen diskriminiert, die hellauf begeistert sind, sich echauffieren, weil sie stellvertretend ein schlechtes Gewissen haben. Also macht man alles richtig. Der Rezipient meiner Beleidigung muss ja nicht der Anwalt des Beleidigten sein. In Darmstadt, da hat sich so eine Fotze über mich beschwert. Die hat nämlich gemäß ihrer denunziatorischen Veranlagung in einem Raum zusammen mit 500 begeisterten, frenetisch applaudierenden Zuschauern geschwiegen, um am Folgetag einen Brief an den Veranstalter zu schreiben, indem sie sich fragt, warum das Programm Hassprediger heißt, mit dem Untertitel liest historische Reden von Osama Bin Laden bis Roland Koch, aber der freche Türke nicht ein einziges Mal Anstalten macht, den Programmtitel zu verwirklichen. Meine Antwort war, na und? Wenn schlecht singende, holprig Englisch-Akzent sprechende Bumsnudeln den Eurovision Song Contest gewinnen dürfen, dann darf doch wohl auch ein türkischer Schauspieler behaupten, der Hassprediger zu sein, unter Vorgabe, Reden vorzutragen von Osama Bin Laden bis Roland Koch. In Wirklichkeit bin ich zu faul. Ich gehe doch nicht ins Internet und recherchiere und gebe so verfängliche Begriffe ein. Osama Bin Laden, Hitler, Koch. Da steht nach 5 Minuten Ex-Innenminister Rollstuhl-Goebbels Schäuble vor meiner Tür. Und sagt, Rasterfahren, du. Nix da. Wir machen das heute Abend frei, so wie fast jeden Abend, und gucken mal, was uns so begegnet. So wie ich jeden Tag auch gucke, was mir begegnet. Auf der Recherche, das sagt man ja neuerdings dazu, ja, Recherche, da findet man 200.000 Kinderpornos auf dem Handy. Da sagt Herr Taus, Recherchezwecke. Findet man Dauerabo im städtischen Puff, Recherchezwecke. Wollt die Nutten mal fragen, wie es denn geht. Ja. Als Mann rutscht man ja ohnehin ganz zufällig nur in Frauen rein. Schwupp ist man drin. Oh! So wie bei dieser Nutte von No AIDS, No Angels. Da sind die Typen reihenweise reingerutscht. Und später, viel zu spät haben sie eigentlich erst bemerkt, die Alte ist infiziert. Und dann haben sie sich beschwert, die hat mich angesteckt, die hat es in Kauf genommen. Im Wort angesteckt, da steckt schon passiv und aktiv drin. Und wer hat eigentlich was in Kauf genommen, wenn er seinen Schwanz in eine Frau reinsteckt, ohne ein Kondom zu tragen? Das sind die pragmatischen Gedanken, die mich retten über den Wahnsinn, den man eigentlich ständig erliegen müsste, wenn man sich Gedanken macht. Deswegen habe ich auch kein Mitleid mehr mit Robert Enkes oder Opfern aus Winnenden. Ich frage mich, wie verlogen ist diese Betroffenheitskacke? Ja, jeden Tag sterben genug Menschen, für die man seine Fahne auf Halbmast hissen müsste. Und die Krankenhäuser sind voll von Depressiven. Im Gegenzug zu denen hat der seine Frau zur Witwe, seine Tochter zum Waisen und den Zugfahrer zum Mörder gemacht. Und dafür wird er auch noch gefeiert in einem ganzen Fußballstadion. Und Magazine und Zeitschriften behaupten, wir wären eine Nation von Depressiven. Als ob sie sich vorher darüber Gedanken gemacht hätten. Es geht doch nur um den Verkauf dieser Scheiße. Deswegen lasse ich mich nicht verarschen. Ich bin da ganz pragmatisch. Auch beim Kachelmann. Sitzt der noch im Knast? Weiß nicht. Was hat der denn gemacht? Überhaupt nichts. Für das, was der da gemacht haben soll, kommt ein ordentlicher Muslim in den Himmel. Und dann kriegt er auch noch 40 Jungfrauen dazu, um es nochmal zu machen. Ja, ich hab's doch jetzt gelernt. Es sind ja nicht mehr die Mullahs, die uns das Islamischsein beibringen. Wir müssen keine Angst mehr haben vor einer Unterwanderung durch islamischen Fundamentalismus aus dem Tschad, dem Sudan, Arabien, Irak oder dem Iran. Nein! Aus dem Sauerland kommt die Gefahr. Da lungern sie rum, die Konvertiten, die spirituell Umgepolten, mit ihren roten Zottelbärten und den Kaftans und sind die strengsten der Strengen und verfassen Pamphlete und wollen Bomben basteln, mit denen sie die ganze westliche Hemisphäre in die Luft jagen könnten. Sie können es nur nicht zusammenkriegen, weil die Anleitung auf Arabisch ist. Aber sie verfassen ganze Machwerke, ja, Bücher voll mit Anleitungen dazu, wie man beispielsweise seine Frau richtig zu züchtigen hat. Ich habe es jetzt gelesen. Wenn sie nicht pariert, dann soll man sie erst ermahnen. Wenn sie dann noch bockt, soll man sich abwenden. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, dann soll man sie mit einem fingerdicken Stock an Stellen schlagen, die man in der Öffentlichkeit nicht sieht. Von dieser Kopftuchnutte sehe ich in der Öffentlichkeit sowieso nichts. Soll ich ihr mit dem Stock durch das Gitter der Burka stechen? Oder soll ich den Stock gleich dem in den Arsch schieben, der jeder Frau per se unterstellt, sie sei eine Nutte und sie vor sich selbst schützt, indem er seine eigenen Gedanken zum Maßstab des Handelns macht und ihr anweist, ein Kopftuch sich um den Schnädel zu schnallen? Ja? Ich bin ja infiziert von diesem unflätigen Geist. Ich versuche ja nur ein wenig wiederzugeben, zu reflektieren in meiner Bescheidenheit. Die Realität ist tausendmal schlimmer, als ich es hier in 10 Stunden sein könnte. Sie ist vulgärer, sie ist unflätiger, sie ist unbändiger, sie ist ungerechter und sie ist zielloser, als ich es überhaupt sein will. Manchmal schon, aber ich schaffe es nicht. Und um es besser zu können, studiere ich es aus Recherchegründen. Vorzugsweise auf meinem Hauptinfotainment-Kanal, RTL, der Wiederauferstehung der nationalsozialistischen Diktatur. Ja? 25 Jahre RTL fühlen sich manchmal ähnlich an wie 12 Jahre Hitler. RTL ist ähnlich aufgebaut. Es hat sogar ein Propagandaministerium. RTL exklusiv. An der Spitze Frauke Ludowigs. Der Unterschied ist, dass Goebbels wesentlich besser angezogen war. Sie steht da meistens in so einer Röhrenjeans, über die sie dann ihre Lederstiefel gezogen hat. Hat euch Weibern das noch niemand gesagt, dass wir Männer das nicht geil finden, wenn man die Stiefel über die Hose zieht? Vor allem, wenn man dabei so einen Happy Hippo-Arsch hat. Wenn du eine geile Figur hast, kannst du dir den Stiefel auch über den Kopf ziehen. Ich guck diese Scheiße auf RTL, weil ich den Wahnsinn, den Alltäglichen, studieren will und weil ich auf einer dauerhaften Suche nach Alltagsfaschismen gelandet bin. Weshalb, das werde ich heute im Laufe des Abends erzählen. Es hat viel damit zu tun, dass wir unempfindlich geworden sind, dass wir isoliert leben, obwohl wir immer glauben, wir seien in einer großen Gemeinschaft. Manche Dinge suggerieren uns das ganz bewusst. Die vielen Internetforen und Communities, auf denen wir uns treffen, von Facebook bis StudiKZ, von Xing bis Ping, was weiß ich, wo man sich überall anmelden muss, damit man sich unter seinesgleichen wähnen kann. Aber die Typen, die diese Foren gebastelt haben, interessieren sich einen Scheißdreck dafür, ob wir soziale Kontakte pflegen, ob wir Freunde haben oder nicht. Die wollen Kohle machen, mit jedem Klick, den wir da verlieren, auf unserer einsamen Suche nach uns selbst. Und dann kommen Freundschaftsanfragen und ich frage mich, kann man einen Freund wirklich über einen Klick finden? Knüpft man Freundschaften wirklich über eine Minimalentscheidung oder ist es nicht eine Entscheidung, die sich anbahnen muss, die sich entwickelt? Dann bekomme ich so eine Einladung, Thomas möchte dich als seinen Freund hinzufügen. Ich kenne Thomas nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. Er behauptet, mit mir in der Grundschule gewesen zu sein. Selbst wenn ich ihn gekannt hätte, ich wollte ihn jetzt nicht mehr kennen. Er ist fett und aufgegangen wie eine Flunder. Thomas möchte dich als Freund, möchtest du bestätigen oder ignorieren? Man hat also nur zwei Möglichkeiten. Das Schlimme ist, man hat eigentlich nur eine Möglichkeit. Denn wenn man ignoriert, merkt er es auch. Und dann findet er die E-Mail-Adresse raus und schreibt einem eine freche E-Mail. Also kann man im Affekt oder vielleicht in einem Zustand geistiger Umnachtung nur Ja anklicken, obwohl man vielleicht ihn nur als Kamerad behalten wollte. Obwohl man erstmal vielleicht riechen wollte. Vielleicht hat er Mundgeruch, vielleicht hat er Arschgeruch, vielleicht hat er Fußpilz, vielleicht hat er eine Katze gebumst. Wer weiß? Bei Katzebumsen fällt mir wieder Kachelmann ein. Weiß nicht warum. Das ist doch schon ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann nicht sein. Man kann nicht mit 8 Frauen parallel eine Beziehung führen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ab der Zahl von 5 wird's kompliziert. Da verwechselt man die Namen. Man steckt in der einen drin. Und dann will man ihren Namen sagen. Oh, Monika. Und dann sagt sie, Monika? Entschuldigung, wie war nochmal? L'Oreal. Ich glaube, ich habe da was verwechselt. Ja, das glaube ich auch. Du warst doch ursprünglich mal weiß, oder? Ja, und der Kachelmann mit diesen ganzen Weibern, der muss doch alles falsch gemacht haben. Ich meine, also ich sag's aus Erfahrung. Frauen riechen, wenn andere Frauen in der Nähe sind. Die riechen auch den Modergeruch am Schwanz, wenn er vorher in einer anderen Muschi gesteckt hat. Eine Muschi hat einen ganz originären Geruch. Für Männer, die sich mal getraut haben, einen Kunnilingus als Gegenleistung anzubieten. Fatale Folgen hat sowas. Ich habe das einmal gemacht, ja. Da hat mir einer einen geblasen. Oh, dachte ich, komm jetzt einmal. Dann habe ich mich darunter gewagt und durch ein Gestrüpp von klebrigen Fäden, galertartigen Zustand, mal geguckt und plötzlich blinzelt mich eine lebende Makrele an. Und die Klitoris bewegt sich so wie eine Seeanemone. Ja. Da habe ich dankend verzichtet und weiter am Arschloch rumgeleckt. Mir tun die Intellektuellen leid, die sich heute hierhin verirrt haben. Die haben so gedacht, ey, ist bestimmt so lustig wie Kaya Jana, ne? Nein, keiner von euch, ja, keiner von euch kennt das ja, was ich erzähle. Das ist ja das Schöne, deswegen lachen wir ja gemeinsam drüber. Und die Frauen auch, denen das zu sexistisch ist. Jede von denen hat mindestens schon 20 bis 30 Schwänze im Schlund gehabt. Und 20% der hier anwesenden Männer auch. Und 2% sogar ihren eigenen. Ist man schwul, wenn man sich selber einen blasen will? Es ist ja auch nur vorgehaltene Attitüde. Ich gebe es ja wieder, Sex ist ja allgegenwärtig. Ich selbst bin schon entsexualisiert. Mein Pimmel ist so eine Art Fibrom. Kann man weglasern. Man braucht halt nur eine große Laserkanone. Weil ich hab so ein Riesending, ja. Dann trifft man sich auf Facebook. Und tritt irgendwelchen Gruppen bei. Und wähnt sich dann unter seinesgleichen. Und was macht man? Man tauscht den ganzen Tag nur Belanglosigkeiten aus. Bin gerade aufgestanden. Hab gerade mir einen Kaffee gemacht. Geh jetzt ins Kino. Hab eine Kackwurst geschissen. 5 Leute finden das gut. Vier nicht so. 3 haben selber eine Kackwurst geschissen. Einer isst eine Kackwurst. und der andere isst eine Kackwurst. Das gehen mir diese Zustandsmeldungen auf den Sack. Aber ich mach's auch. Ich will ja Teil dessen sein. Ich gebe hier nur auf der Bühne den Robin Hood. Zu Hause mache ich die gleiche Scheiße wie alle anderen auch. Ich twittere zum Beispiel neuerdings parallel. Ich sehe fern und twittere. Es macht Spaß. Man gibt dann den Begriff ein, DSDS, und dann sieht man so die Kommentare dazu laufen. Man muss auch die richtigen Sendungen gucken, dann sind die Kommentare unschlagbar. Bauer sucht Sau. Oder Schwiegermonster gesucht. Dieses Format von RTL, wo zwei hässliche Menschen um die Gunst eines noch viel hässlicheren Menschen buhlen. Der noch zusammen mit dem hässlichsten Menschen in einer Wohnung lebt. Menschen, die so hässlich sind, dass ich parallel dazu keine Pizza essen kann, ohne Brechreiz zu bekommen. Menschen, die so asozial sind, dass ich denke, Scheiße, hat Gesichter. Fernsehen ist ein Prospekt für die Wiederauferstehung des Mittelalters. Und Menschen, die so dumpf daherreden, in ihren sämtlichen Heimatidiomen, die ich nicht kenne, dass selbst RTL das Vertrauen in seine asoziale Klientel verliert und die Dialoge untertitelt. Ja, genau, ich bin manchmal nicht. Möchtest du heute bei mir schlafen? Ja, wäre schon, schön. Ja, wäre schon schön. Und wo schläfst du? Und wo schläfst du? Du immer, mit Mama. Und steigt dann der Vollhonk zu Mama ins Bett. Während die Bumsmatratze in seinem Kinderbett vor sich hin vegetiert. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sie da alles macht. Da fällt mir wieder die Kunilingus-Geschichte ein. Makrelen-KZ. In diesem Wettbewerb um die Gunst des Zuschauers vergisst man manchmal, wer eigentlich hinter den Asozialen steckt. Nämlich der Redakteur, der genau diese Falle gebaut hat, in die ich tappe. Der Redakteur, der die Asozialen castet und sie dazu anleitet, sich zu entblößen. Insofern ist der Redakteur der größte Asoziale in diesem falschen Spiel. Und das, was da stattfindet, purer Faschismus. Nämlich das Hinwegsetzen über Menschen, die anders sind, die minder bemittelt wirken, weil andere sie kategorisieren. Vorher habe ich das Recht, das zu tun. Ich kann meine Pizza fressen alleine, ich muss ja nicht gucken. Und wenn die mich sehen würden, wie ich mir die Pizza zwischen die Kiemen schiebe, würden die sich wahrscheinlich auch ekeln. Nur, dass ich eben das Quäntchen Restintelligenz besitze, mich von RTL nicht ausnutzen zu lassen und vor eine Kamera zu stellen, während ich penetriere. Ja? Aber das ist Teil des Deals. Während wir also abgelenkt werden sollen, während Formate, die einmal funktionieren, so lange bemüht werden, bis sie ausgelutscht sind und jeder kotzen muss, wenn er sie sieht, werden auf der anderen Seite unsere Ängste angetriggert. Wir sollen nämlich Angst haben, permanent. Drei Grundkomponenten braucht man, um uns zur Kaufkraft zu generieren. Die permanente Angst, die latente Geilheit auf alles, was sich bewegt und so ein bisschen Unterhaltung noch dazu. Ja, das funktioniert hervorragend. Also das mit der Geilheit sowieso. Mittlerweile, ich werde auch auf alles geil. Ich weiß nicht mehr, ob es echt ist. Ich weiß auch nicht, ob die Erektion wichtig ist. Ist eine virtuelle Geilheit. So wie das Wichsen auch mittlerweile virtuell ist. Früher war das Wichsen einfach. Da hat man auf eine Antizipation onaniert. Wenn man eine Frau gesehen hat und der Busen zeichnete sich ab, dann war die Vorstellung das, was den Schwanz zum Stehen gebracht hat. Heute ist alles bloßgelegt. Man kann sich das angucken, von vorne, von hinten, von oben, von unten, egal wie alt man ist. Die Altersbarriere hindert manche nur daran. Are you over 18? Yes, I'm from Serbia. Okay, you are over 18, but you are gay. Yes, I'm gay. so you may not in here. Why? I'm from Serbia. I may not... wank, wank. Yes, but in Serbia, not in internet. Otherwise, we bump you back to the middle age. Milosevic whore. Ja, der hat's mir angetan, ey. Und dann ist man da. Das Schöne ist an diesem Computer-Wix-Zeitalter, man muss ja dann den Rechner immer mitnehmen. Ja? Hat so eine Stange hier so. Dann stellt man da YouPorn ein, gibt vorher Blowjob ein. Muss man aufpassen, manchmal kommen da auch schwulen Pornos. Mitten beim Wichsen so, es sind zwei Männer! Und man muss halt gucken, dass der Wireless-LAN-Empfänger ausreicht, weil sonst mittendrin friert das Bild ein. So. Dann steht man da so mit seiner Latte so, Scheiße! Ich gehe wieder zum Empfang! Aber mir ist das zu langweilig. Ich stehe mittlerweile auf ganz andere Sachen. Ja, Tote. Tote Kinder. Juden. Ich mach's nur mit Juden. Ich bin judophil. Und Judo-Kämpfer auch. Ich stehe jetzt neuerdings auch auf Lesben. Wie nennt man das eigentlich, wenn man als Heterosexueller nur auf Lesben steht? Das ist geil. Sind sowieso seltsame Fragen, die dabei entstehen im Kopf, wenn man so spielt mit den Genres. Warum werden die Lesben so, wenn sie lesbisch sind, wie die Männer, von denen sie sich getrennt haben, damit sie lesbisch sein können? Es gibt dann auch so Unterkategorien von Lesben. Es gibt jetzt auch die Outdoor-Lesben. Die gehen so mit Jack-Wolfskin-Jacken so, kleiner Finger an kleiner Finger am Strand auf Spiekeroog lang. Wenn ich könnte, dann würde ich die alle. Aber dann reicht es ihnen auch nicht, wenn sie mit ihren Muschis aufeinander schrabbeln. Dafür ist das Lesbischsein nicht genug. So schrapp, schrapp, schrapp ist langweilig. Da braucht man dann doch wieder ein Dildo. Ich weiß, es ist sehr viel, was in meinem Kopf so ist, aber es ist raus. Ich bin ja den ganzen Tag in der Glotze. Ich bin mittlerweile bei RTL exklusiv gelandet, wo irgendwelche Halb-, Mittel-, Viertel-Promis Zustandsberichte über ihr mittelmäßiges Leben geben. Und immer wenn man denkt, man hätte schon alle durch, ja, alle Fotzengesichter der Welt, alle Drecksweiber, die sich haben poppen lassen von Ex-Fußballern, benutzte Matratzen, immer wenn man denkt, jetzt habe ich die Claudia Effenberg schon überstanden, ja, und Michelle auch, die zufällig im Parkhaus ein RTL-Kamerateam trifft, ja, und dann sagt, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, ja, dann kommt immer noch mal Nadel Abdel Farag um die Ecke. Dieses debile Bumsgeschoss von Dieter Bohlen in die Blödheit gebumst. Was ist das für eine, was ist das für ein, ich kann doch nicht mal einen Begriff dafür finden. Was ist das für ein Stück, also was ist das? Und jetzt sagt sie immer so, jetzt hängt sie immer in Österreich rum, beim Hitler-Nachfolger HJHHC Strache. Ja, mit dem hängt die in der Disco ab. Der Strache ist FPÖ-Vorsitzender. Nachweislicher Nazi. Jetzt werden die Österreicher sich beschweren. Das war ja kein Nazi! In Österreich ist der Pegelstand für Nazi anders als hier. Ja, der Haider war da auch Volkstribun. Ja, welches Volk er vertreten hat, möchte ich nicht wissen. Aber der Haider ist Gott sei Dank ums Leben gekommen, als er in der Rechtskurve zu viel Gas gegeben hat. Ich sag das ganz unvermessen. Ich sag das ganz unvermessen. Solchen Leuten wünsche ich nichts Gutes. Der Haider hat vorher so einen Nazi-Text gesprochen. Der hat Sätze gesagt wie, er wünsche sich Internierungslager für straffällig gewordene ausländische Jugendliche, damit sie sich dort besser konzentrieren können. Da kommt es schon mal vor, dass man die Kupplung mit dem Gas verwechselt. Ja? In Österreich wählen 30% Nazi-Parteien, mehr als 30%. Und in Österreich werden Texte gesprochen, bei denen sich hier unsere Darmzoten kräuseln würden. Und HC Strache, das ist eben auch so einer. Der sitzt dann in der Disco mit Nadel Abdel Farag. Und Nadel Abdel Farag sagt in die Kamera von RTL exklusiv, der hat sich in Strache, Alora, der ist ein super netter Mann. Der hat so schöne blaue Augen. Weißt du, was der mit dir machen würde, wenn er könnte? Du dummes Luder. Gut, eins haben sie beide gemeinsam. Sie sind braun bis hinter die Ohren. Und der Strache ist nicht das einzige Arschloch auf dem Planeten. Die ganze Schweiz ist voll mit Arschlöchern, wo man sich von einer schleichenden Minarettinflation bedroht fühlt. Und dann Volksabstimmungen bemüht. Weil man denkt, diese terrorisierenden Architekturschänder könnten die Idylle der Schweiz zunichte machen. Die Schweiz ist so ein Fickstaat. Ich kann das so verstehen, dass diese angeblichen Neutralen, die doch nichts anderes gemacht haben, als zu neutralisieren, von Gaddafi zum Mittelpunkt seines Hasses gemacht werden. Wie viel Nazi-Gold haben die nicht auf ihren Konten verschachert? Wie viel Kollaboration haben sie sich nicht auf ihre Fahnen zu schreiben? Die Schweizer haben immer bare Münze gemacht am Leid anderer Menschen. Und deswegen wollen sie sich auch abkapseln in ihrer Idylle, weil sie Schiss haben, dass ihr schlechtes Gewissen sie irgendwann einholt. So ist es mit den anderen auch. Die Holländer beispielsweise. Nummer eins der Nazis in Europa mittlerweile. Geert Wilders, Nachfolger von Pim Fortuyn. Ja, der Wahlkampf macht auf den Schultern von Menschen, die dort seit Jahren leben. Aber die Holländer haben in ihrer Übertoleranz sich das herangezüchtet, was heute ihr Problem ist. Wir in Deutschland hätten eine Möglichkeit, es vorzumachen, wie es besser geht. Aber leider haben wir aus den Erkenntnissen der Vergangenheit immer noch nicht gelernt. Wir werden vor dieselben Fragen gestellt, aber wir fallen auf dieselben dummen Lügen rein wie alle anderen auch, weil die Informationsquellen, von denen wir unsere Informationen beziehen, tendenziös sind. Wenn wir auf beispielsweise NSDAP, Spiegel Online, ja? Wenn wir auf Spiegel Online, Entschuldigung, lesen, eine Umfrage hätte schon wieder ergeben, der Türke ist der asozialste Ausländer Deutschlands. Dann ist das schwer nachzuweisen. Er hat einen asozialen Impetus, ja, in seiner Sprache schon allein. Nee, Alter, komm, ich check dich ab und so. Aber man kann mittlerweile nicht mehr unterscheiden, ist es ein Tunesier, ist es ein Halbmarokkaner, ein Pole oder ein Deutscher, der sich wie ein Türke gibt oder ein Türke. Die meisten Türken, die ich kenne, können viel besser Deutsch als Türkisch. Sie müssten eigentlich einen Türkischkurs besuchen. Und die meisten Deutschen, die ich kenne, die von Türken verlangen, dass sie Deutscher werden, als sie selbst es sich nicht trauen zu sein, haben auch kein Gegenangebot zur Integration vorzuweisen, indem sie sich vielleicht für die Kultur des anderen interessieren. Nein, sie verlangen nur Anpassung. Aber Türkisch zu lernen in 40 Jahren, einen verfickten Satz, nein, das haben sie nicht geschafft. Dann kommen so Sachen zustande, wo sich mir schon wieder die Damenhaare kräuseln. Dann kommen so Möchtegern-Gutmenschen-Deutsche in türkische Imbissbuden und sagen, ich hätte gern Döner mit Tzatziki. Entschuldigung. Ich hätte gern kurdischen Döner mit Tzatziki. Es ist Weltkrieg. Es ist wirklich Weltkrieg. Kurdischer Döner mit Tzatziki. Außerdem die Drecksgriechen. Ja. Jetzt kann man es ja sagen. Ja. Ihr hättet uns Türken fragen sollen. Wir kennen dieses Pack schon seit Hunderten von Jahren. Dieses Gejammere. Kommt was drauf auf die Pommes, Malaka? Ich arbeite hier in Deutschland seit 20 Jahren. Immer Pommesbude gleich, Pommesbude hier und machen. Was ist, Kollege? Bist du gesagt, mit Zwiebeln? Mach die Zwiebeln um meinen Schwanz, du Malaka. Heute Regamotto? Ey, Pusti. Ja. Ich kann in allen Sprachen die elementaren Fäkalbegriffe. Das gibt so eine Grundwehrhaftigkeit. Wenn so ein Grieche kommt, die haben ja Malaka-Auswurf pro Sekunde. Ey, komm, Malaka, Malaka, Malaka, Malaka, ja, komm, Malaka, ja, Malaka, Malaka, Malaka, Malaka, Malaka, Malaka, Malaka, Malaka, Malaka, Malaka. Amunakuim, ne? Kann man auch sagen. Sikerim, ne, Amunakuim. Was, Malaka, Pusti? Geh nach Serbien, du Hure. Die Griechen haben ja auch so ihre Untervölker. Mazedonier, wenn man Bist du Mazedonier? Nee, Malaka! Selbst Albaner haben Untervölker. Wo man denkt, man wäre schon auf dem Grund angekommen. Wollen wir probieren, Alban. Kommst du aus Albanien? Ja. Oder Kosovo? Nein. Manche gehen dann den Weg auch nochmal andersrum. Die tarnen sich, weil sie glauben dann bessere Menschen zu sein. Ich habe jetzt gelernt, Vietnamesen glauben bessere Menschen zu sein, wenn sie sich als Chinesen ausgeben. Beim China-Taxi. China-Taxi, guten Tag. Da höre ich doch schon am faulen Akzent, das kann kein Chinese sein. Haben Sie Chop Suey? Ja, man hat Chop Suey. Weil bleib ich gesagt. Was möchte die bestellen, bitte? Haben Sie auch Pizza? Pizza haben auch Margarita. Haben Sie auch deutsche Küche? Ja, deutsche Küche haben auch. Dann nehme ich bitte einmal Schnitzel Holsteiner Art. Könnt ihr bitte Nummer sagen? V1! Dieses Dreigestirn aus Verblödung, Unterhaltung und Ablenkung, das ist etwas, was ich versuche zu verstehen. Das macht was sehr Eklektisches aus meinem Versuch. Man kann nichts greifen. Man kann nur im Affekt auf etwas reagieren, was man ansatzweise spürt. Trotzdem ist das wichtig, denn die Isolation, von der ich gesprochen habe, das sich Verlieren in irgendwelchen Communities, steht in diametralem Widerspruch zu dem, was das elementarste Grundbedürfnis jedes einzelnen Menschen sein sollte, wenn er es denn zu schätzen weiß. Nämlich die Sehnsucht nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, die Grundfeste der Demokratie. Und weil wir diese Sehnsucht nach Freiheit oft schon verloren haben, weil wir vielleicht zu frei sind, nehmen uns andere diese Sehnsüchte weg. Und sie jonglieren damit. Manchmal, indem sie ein Angstszenario zunächst aufbauen und uns versprechen, der Erlöser aus dieser Angst zu sein. Das hat sehr viel Spirituelles, das hat sehr viel mit Gott zu tun. Ich persönlich bin sehr ungläubig, weil ich Religionen für ein Regelwerk für Asoziale halte. Aber ich respektiere den Glauben anderer Menschen. Wenn sie gläubig sind, seien sie es für sich alleine. Aber zwingen sie mir nicht ihre Regeln auf. Wenn ich ficken will, ficke ich. Wenn ich saufen will, saufe ich. Und wenn ihr Gott es ihnen verbietet, lassen sie mir meinen nicht vorhandenen Gott es mir erlauben. Ja? Und ich brauche auch keine kinderfickenden Kardinäle, die sich als Vermittler zwischen mir und Gott aufspielen. Nein, all das versuche ich selber zu meistern und nehme dafür in Kauf, dass ich eines Tages den Löffel abgebe, ohne ins ewige Paradies zu kommen. Es ist okay. Bei dem, was ich sage, ist es eh evident. Da kommt man in die Hölle für. Aber in der Hölle sind doch die geileren Weiber. Ich bin sicher, da ist Annemarie Einfeld. Während im Himmel Margot Käßmann darauf wartet, dass hier jemand die Muschi weichlutscht. Ich weiß vielleicht auch zu viel oder ich sage es. Vielleicht ist mein Glaube an die Wahrhaftigkeit einfach viel zu leitend. Vielleicht sollte ich ein bisschen larmoyanter werden und ein bisschen gefälliger sein. Vielleicht sollte ich mich einfach dem Schicksal überlassen und nicht so viel sein wollen. Aber das ist schwer, weil ständig passiert was. Ständig sehe ich und lese ich und höre ich was. Ständig wird debattiert und ich werde reingezogen. Obwohl ich es nicht wissen will, muss ich lesen, dass Krankheiten grassieren. Allenthalben, überall. Ständig bedrohen uns irgendwelche Epidemien. Ja, das ist die Angst vor dem Weltuntergang. Das kennen wir seit Jahrhunderten. Die Apokalypse naht. Das ist die Koketterie damit. Nur wenn es zur Gelegenheit passt, dann lassen wir auch mal ein Erdbeben auf Haiti gelten. Ob es Weihnachten, Ostern, Pfingsten ist, ob es unsere Kaufkraft oder unsere Spendelust animieren soll. Das spielt doch keine Rolle. Hauptsache zwischendurch wird unser Gewissen wieder ein bisschen befriedigt. Dabei soll dieses Gewissen dazu beitragen, dass wir uns wieder gewöhnen, an die Kasse des Supermarktes zu gehen. Der Grund ist auch hier ganz einfach. Tatsächlich wird nicht alles mit uns gemacht aus guter Absicht. Wer hat also die Krise begonnen? Wer hat sie initiiert? Diejenigen, die in einem der faschistoidesten Systeme überhaupt uns nach Bonität fragen. nämlich die Banken. Hat jemand eigentlich die Banken mal nach ihrer Bonität gefragt? Ja? Diese kleinen Stricher, die mit ihren Mickey-Maus-Krawatten hinterm Tresen stehen. Und danach ins Swingerclub gehen und sich das Gesicht mit Scheiße vollschmieren. Hat jemand mal die Banken danach gefragt, wo ihre Bonität war, als sie Nationen Geld geliehen haben, die dieses Geld brauchten, um Kriege zu führen, allen voran den USA? Die USA hat Milliarden in die Bomben gesteckt, die sie auf Zivilisten geworfen hat. Den Irak ins Mittelalter zurückgebombt. Afghanistan gar nicht zu sprechen von. Und sie tun heute so, als wären sie Friedenspolizei. Dabei initiieren sie jeden Krieg auf dieser Welt mit und vertauschen Freund und Feind so, wie es ihnen gerade gefällt. Ich würde ja heute Polen den Krieg erklären. Ja, einfacher geht's nicht. Ein Flugzeug hat ausgereicht, um die gesamte polnische Elite zu vernichten. Das muss man sich mal vorstellen. Aber der Kaczynski war gar nicht tot. Der stand ja am nächsten Tag vor seinem eigenen Sarg. Polen haben immer so Taschenspielertricks. Ich bin gar nicht tot. Mein Bruder lebt. Das muss man sich mal vorstellen, es würde in Deutschland passieren, ja? Ein Flugzeug stürzt ab mit den Größen der deutschen Politik und des Gesellschaftslebens. Dieter Bohlen, Mirja Böß, Mark Medlock nicht zu vergessen, bitte, bitte, bitte. Angela Merkel und Westerwelle. Und wir freuen uns und denken uns, gut, ist der ganze Abwasch auf einen Schlag weg. Und am nächsten Tag bei der Beerdigung steht die Merkel vor ihrem eigenen Sarg und sagt, ich bin die Zwillingsschwester Andrea. Das ist eine Horrorvorstellung. Und so haben wir alle partizipiert an diesen Kriegen und wundern uns heute, dass es irgendwann zurückschlägt. Und die Illusion, die wir jahrelang gepflegt haben, dass dieser Zustand ewig dauern könnte, die zerbröckelt. Und das ist auch richtig so, weil jeder Mensch ein Recht auf Freiheit und Wohlstand hat. Weil jeder Mensch das Recht hat, auf etwas zu essen, auf etwas zu trinken. Und weil jeder Mensch gegen Ungerechtigkeit einstehen muss. Die Ungerechtigkeit, die wir tagtäglich zulassen, indem wir auf All-You-Can-Eat-Partys so viele Hamburger in uns reinstopfen, bis wir fast kotzen müssen, während andere Menschen sich von einer Handvoll Reis ernähren. Indem wir irgendwelchen Promis beim Kochen zugucken, 4 Stunden lang. Ich mache es jeden Sonntag. Gut, die erste Stunde recherchiere ich, wer die Promis sind. Und so lange taumeln, fast in einen Wahn der Unempfindlichkeit hinein, bis wir denken, wir würden alles richtig tun. Und dann ist es soweit. Dann kommt derjenige, der mehr weiß als wir und uns Glauben machen lassen kann. Dann prophezeit er irgendetwas und schon rennen wir ins Kaufhaus. Hamsterkäufe, weil Pfingsten gibt es keine Butter mehr. Butter, Butter, Butter, Butter, Butter, Butter. Dann wird wieder irgendwas anderes. Autos, Mangelware. Ja, so war es doch. Autos, die Abwrackprämie. Ja, was haben wir nicht plötzlich Autos gekauft? Ohne nachzudenken, wer uns eigentlich Autos kaufen lassen wollte. Wer hat denn den Krieg initiiert? Wer wollte denn an den Persischen Golf? Wer wollte denn das Monopol über die Ölzufuhr? Die Amis. Und sie haben sich getäuscht. Dann haben sie an der Preisschraube gedreht, bis wir keinen Bock mehr hatten auf Autos. Dann haben wir gesagt, wir wollen keine Autos mehr. Wir fahren nur noch so 2 Liter, so Schrottkarren. Noch 10 Jahre zuvor SUV, 25 Liter, dicke Eier. Und dann sind die Autofirmen pleite gegangen. Allen voran die, die wir sowieso nicht brauchten. Opel. Was ist Opel für eine Scheißfirma? Opel hat für mich so nur 2 Varianten. Ja? Asozial oder Opa. Gibt nichts anderes dazwischen. So Wackeldackel oder Fuchsschwanz. Ja? Opel, Opel. Und dann hieß es, Opel muss gerettet werden. Ja, Opel, kann mich doch am Arsch lecken. Ja? Die Bank hat mich vorher auch nicht gefragt. Jetzt klopft sie an meiner Tür im Stundentakt. Hör mal, kannst du mir Kohle leihen? Auf ja! Ich hab mich verzockt, Opel ist bleiben. Leck mir am Arsch! Die Börse ist der Indikator für unser Wohlbefinden. Geht's hoch an der Börse, geht's uns gut. Geht's runter, geht's uns scheiße. Ja. Und deswegen müssen wir Kohle da reinbuttern. Unser Erspartes muss ausgegeben werden. Wir haben nämlich viel zu viel gespart und damit die Binnenkaufkraft geschwächt. So nennen das die Politiker. Und deswegen muss das Geld wieder in Umlauf kommen. Ja, und deswegen rennen wir dann noch ins Kaufhaus Sonntagnacht um 22 Uhr und kaufen uns noch ein Opel dazu, obwohl wir schon einen Mazda und einen Toyota und einen Mercedes und einen Hammer haben. Scheiß Opel, scheiß Börse, mir ist alles egal. Ich will, dass nur drei Firmen an der Börse Erfolge erzielen. Billy Boy, Nutella und Leopardpanzer. Ich bin als renitente Drecksau eigentlich auf die Welt gekommen. Meine Eltern konnten mich nicht gebrauchen. Ich war eine Art Faustpfand. Und deswegen landete ich auch kurze Zeit nach meiner Geburt im dritten Monat in einem Kinderheim, in einem katholischen Kinderheim, bei Nonnen, die ich auch heute noch allesamt ficken will. Und zwar in das Loch, wo es weh tut. Also ich mache das bei Frauen schon, aus demütigungstechnischen Gründen. Um ihnen mal die Grenzen aufzuweisen. Der Papa kann auch ins andere Loch. Schön diese Witze immer, wo ich denke, ist es schlimmer, dass ich sage oder dass sie drüber lachen. In diesem katholischen Nonnenheim ging es mir nicht besonders gut. Ich entwickelte aber schon im frühen Stadium einen ausgesprochenen Widerstandsgeist. Heute würde ich sagen, ich hatte eine revolutionäre Ader. Denn ich bin immer aus dem Bett gehüpft und dann den Boden lang gekrabbelt in Richtung Ausgang und dann wieder eingefangen worden und dann in der nächsten Nacht wieder rausgehüpft und dann wieder eingefangen worden. Dieses Spiel ging so lang, bis ich irgendwann ans Bett gefesselt werden musste. Und zwar an allen vier Gliedmaßen, zwei Schlingen an den Füßen, zwei an den Händen und eine um den Hals. So lag ich dann da und habe überlegt, wie stelle ich das an? Mit der Weltrevolution. Ja? Wo ist die Wahrhaftigkeit? Wie kann ich sie finden? Muss ich mich selbst überwinden oder andere überzeugen? Muss ich auf den richtigen Moment warten oder einfach nur aushalten? Und es dauerte tatsächlich noch einige Jahre, bis es soweit kommen sollte. Zunächst einmal musste ich auf die Schule. Und weil mein Vater nicht unterscheiden konnte zwischen Gymnasium und Hauptschule, landete ich auf dem Gymnasium. Ja. Weil er sagte, schick den Jungen Gymnasium. Der ist zu schlecht für die Hauptschule. Naja, ich war dann eben auf dem Gymnasium und langweilte mich recht bald, denn das Gymnasium war auch nicht so richtig das, was ich wollte. Ich wollte ja nicht Cosinus und irgendwie Tangens oder Sinus, sondern Coitus. Das war ein maßgeblicher Unterschied. Und deswegen sahen meine Zeugnisse auch dementsprechend aus. Kreative Leistungsverweigerung würde ich es nennen. 6 Einsen, 5 Fünfen. Ja? Und eine 6. Die Einsen natürlich in all den Fächern, die interessant waren. Geschichte, Deutsch, Musik, Philosophie. Die 6 und die 5, Mathe, Physik, Chemie, Bio. Das war mir zu langweilig. Ich wollte das nicht wissen. Und dann habe ich überlegt, wie überstehe ich diesen Zustand? Es war ja nur ein Zwischenzustand auf dem Weg zur finalen Machtübernahme. Indem ich mir erstmal ein Heer von Willigen heranzüchte. Jede Revolution ist nichts wert, wenn man sie alleine durchführt. Man braucht ein Heer von Willigen, Revolutionäre, Freunde im Kampf, Verbündete, Untergebene, ein Volk für einen Führer. Also habe ich mich zur Wahl gestellt und wollte Schülersprecher werden. Ich habe das aber ganz intelligent angezettelt. Unter Vortäuschung demokratischer Anliegen habe ich es so weit gebracht, dass aus dem ursprünglichen Prozedere, nämlich dem Schülerrat, der bestimmte, wer der Schülersprecher ist, eine Abstimmung unter der gesamten Schülerschaft gemacht wurde. Und die Kandidaten, die Aspiranten, sich bei jedem Gang durch die Klasse vorstellen konnten, persönlich. Und das war meine große Stunde. Denn es war zugleich auch die Stunde der großen und leeren Versprechungen. Ich habe Reden gehalten und das Blaue vom Himmel versprochen. Schulfrei für alle, frei saufen, Kiffen in allen Pausenhallen erlaubt, Lehrer wieder raus, zwangsinterniert in den Gulag. Ich habe mich sozusagen ermächtigt, Schülersprecher zu werden, mit einer gigantischen Zahl von 180% aller abgegebenen und antizipierten Stimmen, inklusive meiner eigenen, so dass ich dann tatsächlich Schülersprecher wurde und genug Zeit hatte, im SV-Büro rumzulungern, denn ich war der erste Schüler in Nordrhein-Westfalen, der offiziell vom Religionsunterricht befreit wurde. Warum? Das kann man sich jetzt denken. Aber es hatte noch ganz andere, profanere Gründe. Ich hatte keinen Bock, mit den Schwulis über Gott zu sprechen. Weil ich war unglaublich cool. Ich hatte damals noch Haare. Kaum am Sack, aber auf dem Kopf. Ich hatte so ein Schnauzbärtchen und so ein Kettchen am Arm. Und trug Netzhemden und vorzugsweise pastellfarbene, sackenge Röhrenhosen. Und ich war Sänger in einer Band, einer Coverband. Wir haben gesungen Lieder von Prince, ja. Ich war nicht asozial genug, hatte keine kriminelle Vergangenheit, war weder Zigeuner noch verwandt mit Sido. Und Dieter Bohlen steckte da noch in Thomas Anders. Also es war die falsche Zeit sozusagen. Deswegen saß ich also im SV-Büro, befreit vom Religionsunterricht, nachdem ich lange Wochen gestritten hatte mit dem Referenten im Innenministerium und genoss die freie Zeit. Und rauchte. Und soff. Und fand es irgendwann langweilig. Ja, ich war ja alleine, während die anderen im Religionsunterricht saßen. Ich habe mich gefragt, was machen die da? Und habe überlegt, wie kann ich das so hinbekommen, wieder durch einen perfiden Trick, dass die gesamte Aufmerksamkeit auf mich gelenkt wird. Ich muss also irgendetwas erfinden und es zum Problemfall stilisieren. Und was liegt da näher mit meiner Disposition und Herkunft, als zu behaupten, wir hätten an unserer Schule ein Problem mit Rechtsradikalen? Hatten wir, gelinde gesagt, nicht. Aber konnten es noch bekommen. Während also die Nazis im Religionsunterricht vor sich hin gammelten, habe ich mir ein Edding genommen und alle Schultoiletten vollgepinselt mit Hakenkreuzen. Ich dachte, das ist schick, das ist en vogue. Ja? Ich habe mich in einen wahrhaften Swastika-Rausch hineingesteigert. Eins nach dem anderen. Ich finde auch persönlich, das Hakenkreuz ist schön. Der Hitler kann doch nichts für das Hakenkreuz und das Hakenkreuz doch nichts für den Hitler. Ja? Das sind so Sätze, die hört man immer, wenn man im Taxi fährt. Ja? Oder Eva Braun, Hermann bei... Ich habe also gemalt, was das Zeug hielt. Was hat die Firma Edding nicht für Schuld auf ihren Schultern heute? Ja, weil durch ihre Fasern floss es ja, das Hakenkreuz von 1 bis 1 Million. Ich habe gemalt und je mehr ich gemalt habe, desto mehr hat sich meine Angst davor verflüchtigt und wurde zur Lust. Plötzlich habe ich im Hakenkreuz seltsamste Figuren gesehen. Sonnenräder, 4 gespreizte Beine, alles. Ja. Und es war mir eine Lust. Ich habe es gemalt, noch besser als der Nazi es selber malen konnte, so dass die Nazis in der Pause gedacht haben, wer malt denn ihr, was ist denn hier los? Und vollkommen erregt waren, ja, ob der Arbeit, die ihnen abgenommen wurde, von unsichtbaren Händen. Niemand wusste, dass ich es war. Wochenlang betrieb ich diesen Job. Und später auch auf den Mädchentoiletten. Wochenlang, bis die ganze Schule voll gepinselt war und alle nun wirklich glaubten, wir hatten dieses Problem mit Rechtsradikalismus an unserer Schule. Und ich im Büro saß und dachte, ja, könnten wir eine Demo organisieren? Ja, die scheiß Nazis! Ja. Da habe ich also die Hakenkreuze gemalt und versucht, ein besserer Nazi zu sein als der Nazi selbst. So wie ich es auch heute versuche. Dem Nazi sein Spielzeug wegzunehmen. Und es gelingt manchmal. Er verliert die Freude und die Lust daran. Ich bin dann erwischt worden eines Tages. Von unserem Hausmeister, der bedeutenderweise Adolf mit Vornamen hieß. Und kurze Zeit später erschallte durch die Lautsprecheranlage der Schule die Aufforderung: Herr Promoto, bitte melden Sie sich unter Rektors Verwacht. worauf ich mich meiner Schuld bewusst, aber keineswegs reumütig, direkt ins Direktorzimmer begeben habe. Zu unserem Direktor, Herr H. Punkt, der mit schmierigen, nach hinten gekämmten weißen Haaren vor mir stand, in einem Nadelstreifenanzug und Weste und Krawatte und mir die Frage aller Fragen stellte. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Das ist die Frage, die hört man immer. In verschiedenen Abwandlungen auch manchmal. Wie haben Sie sich eigentlich gefühlt? Und was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie gefühlt haben, dass Sie denken könnten? Und in dem Moment ließ ich meinen Gefühlen endlich freien Lauf. Eine innere Stimme sagte zu mir, lass es einfach raus, kümmere dich nicht drum. Ja, gib ihm freien Lauf, deiner Sehnsucht. Ja, und dann habe ich angefangen zu singen. Die Fahne hoch! Ich habe das gedacht, als ich das gemacht habe. Woraufhin der Direktor zum Mikro spurtete und sagte, nein, das Mikro ist doch an! Und die gesamte Schülerschaft stramm stand und sagte, er ist wieder da! Nein, es war nur in meiner Fantasie. Meine Fantasie geht manchmal mit mir durch. 3 Wochen lang musste ich mit Nagellackentferner jedes einzelne Hakenkreuz von den Kacheln schaben. Seitdem bin ich Antifaschist. Ja? Und allergisch gegen Nagellackentferner. Da habe ich beschlossen, es reicht jetzt. Ich habe keinen Bock mehr, auf diese Wichs-Schule zu gehen. Ich melde mich ab und habe in der Diktion meines Vaters einen Brief gefälscht. Mein Sohn kommt nichts mehr, Schule. Malaka. Damit das noch eine internationale Komponente hatte. Völkerverständigung. Und die haben es geglaubt. Ich wollte aufs Konservatorium nach Maastricht Musik studieren. Da bin ich immer jeden Tag getrennt, weil ich keine Kohle hatte. Meine Eltern wussten das lange nicht. Und erst nach 3 Monaten, als die Schulleitung anrief, wo ist ihr Sohn? Und mein Vater, Schule? Erfuhren sie, dass ich nicht auf der Schule war, sondern irgendwo rumlungerte und schmissen mich gleich raus. Und so lungerte ich im Stadtgarten rum. Fand das aber cool. Ich war obdachlos. Obdachlos, geil, obdachlos. Und zwar immer cool und noch cooler und es wurde coolster und cooliger, bis es minus 16 Grad war. Und sich anfühlte wie Coolio. Und ich gedacht habe, jetzt reicht's. Ich muss langsam was finden. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe draußen gepennt im Stadtgarten, habe mich so zugedeckt mit so Zeitungen, hatte ich gesehen in einem Heinz-Rühmann-Film. Seitdem weiß ich, dass Heinz Rühmann gelogen hat. Bis die Bullen dann nachts kamen und mich aufgabelten. Polizistin, was liebe ich, Polizistin. Boah, die machen mich richtig rattig. Und wenn die so aussteigen und sich die Männerhose erstmal in die Kimme ziehen. Mit ihren 2 Pippi-Langstrumpf-Zöpfen. Und dann kommen sie und halten meistens so die Taschenlampe ins Gesicht und stellen auch Suggestivfragen. Herr Salaman Hunchu, haben Sie eine Ahnung, warum wir Sie angehalten haben? Nein, sonst wäre ich ja weggelaufen, du Fotze! In meinen wildesten Fantasien verselbstständigt sich dieses Bild und dann sehe ich diese Polizistin so. Und dann knöpft sie sich wie die tschechischen Nutten auf DSF das orangefarbene Hemd auf und man sieht so weiße Spitzen-BHs, so Riesenmöpse und dann fällt ihr die Hose zufällig runter und sie streckt so ihren Arsch und ich kann nicht mehr und rutsch in sie rein und halt ihr die Taschenlampe ins Gesicht und frage, haben Sie eine Ahnung, warum ich da reingesteckt habe? Komische Fantasien, die ich da habe. Ich habe sowieso komische Fantasien. Ja, die Leute erklären mich regelmäßig für verrückt. Ja, ich will auch jetzt mal Kinder ficken, zum Beispiel. Mir vorstellen. Weil, ja, so viel Inspiration, wie ich jetzt habe in den letzten Wochen, wird ja alles illustriert. Wenn Natascha Kampusch gebumst wird, dann reicht es ja nicht, dass man es erfährt. Dann wird es noch nachgestellt in Modellen. Und dann sitzt sie auch noch im Kameralicht und wir vergewaltigen sie alle mit, weil wir zugleich exhibitionistisch sind und voyeuristisch. Ja, wir veröffentlichen im Internet, welche Farbe unsere Unterhose hat, aber wenn jemand anders es macht, echauffieren wir uns darüber. Und deswegen soll es doch auch so sein. Ich will mich doch an der Grausamkeit der anderen laben. Ich will das sehen. Ich will es nachstellen. Ich will es doch schlimmer machen. Aber ich kann's nicht. Also auf Kinder geil werden ist echt schwer. Es sei denn, man ist in der SPD. Ich habe zum Beispiel neulich, also schalten Sie jetzt ab, wenn Sie es nicht vertragen, aber ich will es Ihnen erzählen, es ist mir ein Bedürfnis, wir mögen uns ja jetzt. Habe ich so im Auto gesessen und gedacht, jetzt stelle ich mir das mal vor, wie das so abläuft. Ich höre das hier immer bei Peter Klippel und so. Und da habe ich so einen kleinen Jungen gesehen, mit so einem Schulranzen, abends um 6. Bin ich so rangefahren, habe das Fenster runtergelassen und gesagt, na, soll ich dich ein Stück mitnehmen? Ich meinte natürlich, soll ich dich in Stücken mitnehmen? Der Kleine sollte nicht sofort alles an. Er war so blond, hatte die Haare bis unten in Gesichter. Er war auf dem Weg zum European Song Contest. Ovo je Balkan. Und dann habe ich gesagt, komm, steig ein. Und dann Gas geben. Und der Junge, der hatte schon Verdacht. Aber um ihn wieder in Ruhe zu wähnen, ja, habe ich ihn erstmal mit in meine Wohnung genommen, die voll tapeziert ist mit Bildern von Pamela Anderson, von L'Oréal London und dem Papst. Der Papst nur als Ausgleich. Ja. Und dann haben wir so Carrera-Bahn gespielt. Zur Einstimmung. Und dann ist ein Auto direkt gegen sein Pimmelchen geflogen. Dann habe ich es so weggenommen. So. Und er auch. Und gesagt, hier, das Auto, guck mal hier. Und in dem Moment habe ich plötzlich so eine Fantasie dazu bekommen, die mich gehindert hat. Ich habe mich plötzlich gesehen auf RTL mit so einem Phantombild und irgendeine ostdeutsche Frau mit schlechten Zähnen hat gesagt, wir vermischen alle so unseren kleinen Sohn. Weil das sind ja immer Ostdeutsche, die ihre Söhne vermissen. Der kleine Mietje, können Sie bitte den Mietje zurückgeben? Und dann habe ich Mietje einfach zerstückelt. Präventiv, aus Angst davor. Und jetzt liegt er in meiner Tiefkühltruhe und wird als Weihnachtsgans serviert. Da hat ein Teufel aus mir gesprochen. Ich war das nicht. Aber es ist höchste Zeit, einen Beruf zu finden, der meinen komischen, verkorksten Bedürfnissen gerecht wird. Ich sollte Schauspieler werden. Als Schauspieler kann man sowas machen. Kann man sich hinter der Rolle verstecken und dann sagen, war Recherche. Da war ich dann auf halbem Weg zum Konservatorium. Ich hatte keine Kohle und da stand die Tür eines Theaters offen. Da habe ich gedacht, ich probiere das mal. Und habe alle Götz-George-Sequenzen, die sich in meinem Kopf abgespeichert hatten, zusammengenommen und mich beworben. Immer außer Atem sind die. Guten Tag, ich bin Schauspieler. Kann ich hier spielen? Ich habe. Und da saß so ein Sozbett-Typ, der hat gesagt, ja. Was spielst du denn so? Alles. Goethe, Kafka, Schiller. Kafka? Kafka, Scheiße. Ja, Kafka! Kafka! Da fiel mir ein, ich hatte in einem städtischen Theater mal gesehen, vor Jahren Bericht für eine Akademie, einen Monolog für den Affen Rotpeter von Franz Kafka. Das hätte man auch auf der Bühne spielen können. Ja, Kafka! Bericht für einen. Oh, hat er gesagt, gut, du bist engagiert. Was kriege ich? Du zahlst. Wie viel? 50 Mark. 50 Mark? Okay, das ist ein gutes Geschäft. Der Saal hat 200 Plätze, jeder zahlt 10 Mark, 2050 weg, 1950. Das klappt. Zwei Wochen später sollte der Auftritt sein. Ich habe den Text gelernt. Hohe Herren von der Akademie, Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein äffisches Vorleben einzureichen. In diesem Sinne kann ich der Aufforderung leider nicht nachkommen. Ich musste aber noch äffischer sein. Also bin ich ins Krefelder Affenhaus und habe die Gorillas studiert. Und dann habe ich es nochmal versucht. Hohe Herren von der Akademie, Sie erweisen mir... Und das war nicht schlecht, es ging... Manchmal an solchen Abenden, auch heute, ist es ein wunderbares Gefühl, sie zu spüren. Also diese Transzendenz zwischen uns, diese Übertragung, einfach die Aufmerksamkeit, die jeder Einzelne mitbringt und meine, die ich dann wiedergebe. Es gibt Abende, da ist das 100% da. Manchmal gibt es Abende, da ist es nur zu 70% da. Manchmal 10. Manchmal gar nicht. Und an dem ersten Abend, als ich gespielt habe in Aachen, da war es gar nicht, weil keiner da war. Und eine Frau erst nach 10 Minuten reinkam, eine ältere Dame, und 5 Minuten blieb und dann wieder aufstand und gesagt hat, ist hier der Töpferkurs? Und in diesem Moment hörte ich zum ersten Mal eine innere Stimme, die gesagt hat, dafür hast du die Revolution anzetteln wollen, dass du jetzt klein beigibst? Das ist alles? Dass du diese eine Situation nicht durchhältst? Du verlangst von anderen Leuten so viel, reißt die Klappe auf und bringst selber ganz wenig? Wie oft machen wir das? Dass wir uns für besser halten, aber nichts besser machen? Und deswegen schrie die Stimme mich geradezu an. Mach weiter! Mach weiter! Und so habe ich mich überwunden und weitergemacht und gespielt in den leeren Raum hinein, ohne dass ein Zuschauer da war. 80 Minuten lang. Und am Ende hat die Stimme gesagt, wenn du das durchziehen willst, dann wirst du eines Tages die Hütte so voll haben, dass du jedem, der heute nicht da war, eine fette Kackwurst auf seinen Kopf scheißt. Und welch Wunder, heute ist der Tag. Ja, die Kackwurst ist nicht groß genug. Ja, aber sie reicht aus. Wir können uns ein bisschen vollschmieren und dann weiterreichen. Es ist so wichtig, davon zu zehren, von dieser Ausdauer, die nicht im Affekt entsteht, sondern in der Courage glaubhaft wird. Es ist so wichtig, dass man an Dingen dranbleibt. Und deswegen habe ich es auch gemacht. Ich bin ins Postamt gegangen und habe mir unter K wie Kultur und T wie Theater jeden verdammten Spielort in dieser Republik aufgeschrieben, habe angerufen, nachdem ich zuvor bei der Post eine Telefonleitung habe freischalten lassen, die ich nicht bezahlen konnte, bis sie gesperrt wurde, und bin dann irgendwo engagiert worden für nichts und null und habe gespielt vor 1, 2, 3, 4 Zuschauern, abends in der Besenkammer geschlafen, bis ich Schulden hatte, bis zum Arsch. Aber es hat Spaß gemacht, weil das war meine Revolution. Das habe ich für mich durchziehen wollen. Ich war es mir selber schuldig, nicht den anderen, nicht meinen Eltern, nicht den Lehrern. Nur das Sujet war halt falsch. Wer interessiert sich für Kafka? Keine Sau! Ja? Kafka lassen sich irgendwelche Kandidaten im Big Brother Haus auf den Unterarm tätowieren und sagen dann, der Typ war sehr sentimental, ne? Kafka interessiert keine Sau, also musste ich etwas finden, wofür sich die Leute interessieren. Und da sagte mir diese innere Stimme, natürlich, du bist doch Türke. Spiel doch den Türken. Kollege, aber natürlich, ich komme in Deutschland. Warum nicht spielen Theater ein bisschen hier, ein bisschen da, gut, oben auch Scheiße, Ballaballa. Ich bin doch selber Deutscher. Ich habe doch gelogen. Ich war mal Türke, jetzt bin ich Deutscher. Seitdem ich Deutscher bin, hasse ich auch alle Türken. Anstandshalber, was gehen hier auf den Sack? Türken, alles, Polackenzeug, Ungarn, Kafka, alles. Deutscher sein ist auch schön. Man hat's hinter sich. Man weiß, wie sich das anfühlt, die Verblendung. Man kennt historische Verantwortung, man verwechselt sie oft mit Bürde. Aber sie ist Verantwortung, sie ist Herausforderung. Deutsch sein ist schön. Wenn man es nur filtern könnte, wenn man sich von denen distanzieren könnte, die Deutschland mit Deutschem Reich verwechseln. Das ist dieselbe Herausforderung wie für uns Türken. Ich war seinerzeit einer. Die nationale Identität von der religiösen Identität trennen zu können. Das ist Differenzierung. Da sind wir wieder am Anfang. Das ist das Grundelement von Toleranz. Und differenzierte Intoleranz ist manchmal mehr Toleranz als undifferenzierte Toleranz. Das ist ein Teufelskreis. Also dann doch lieber auf alle draufschlagen. Ich habe dann eine Zeit lang Türken gespielt. Ja, ich habe mich auch verkauft und stand aber auf den größten Bühnen der Republik. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich erfolgreich. Ich habe in Bochum am Schauspielhaus gespielt, in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg, in München, selbst in Wien. Aber ich durfte keinen einzigen deutschen Satz sprechen. Ich war nicht gut genug, so wie die Asozialen auf RTL. Ich musste untertitelt werden. Ja? Und da war der Zeitpunkt gekommen, wo ich wusste, jetzt gilt es. Ich kann nicht nur verlangen, besser zu sein, ich muss es auch erfüllen. Ich kann den Deutschen nicht nur Vorwürfe machen, ich muss auch mal ein besserer Deutscher sein als der Deutsche selbst. Warum also nicht eine deutsche Rolle spielen? Ja? Die deutscheste Rolle überhaupt, die sich kein Deutscher traut zu spielen. Und wenn, veralbert er sie bis ins Unkenntliche. Warum nicht die deutsche Rolle einfach spielen Und sie lieben so wie jede Rolle auch, ob es der Kindermörder ist oder irgendwas anderes. Die deutsche Rolle in sich hineinlassen und dann raussprudeln lassen, wie ein Brunnen. Einige ahnen schon, welche Rolle es gewesen sein wird. Sie verfolgt mich immer noch. Sie ist in jedem Wort, das ich spreche, vorhanden, latent. Sie verfolgt mich. Ich bin zwar nicht auf der Flucht vor ihr, aber ich brauche sie auch nicht mehr. Ich habe sie überwunden mittlerweile. Sie ist wie eine Marionette, tot im Kasten. Aber seinerzeit, da brauchte ich die Rolle, um mich zu emanzipieren von den Wunschvorstellungen der anderen, die mich engagieren sollten. Also habe ich angefangen, Hitler zu spielen. Hitler, was für ein wunderbares Wort. Hitler, es klingt wie Balsam. Hitler, ja. Von morgens bis abends habe ich Hitler gespielt, bis ich dachte, ich bin Hitler. 1428 Mal, 6 Jahre lang aus meinem Kampf vorgelesen. Am Anfang vollkommen unbedarft. Ich wollte auch mal wissen, was in diesem Buch steht. So wie die Nazis auch es nicht wissen, wusste ich es auch nicht. So wie sie es nicht wissen, wusste ich es auch nicht. So wie es Intellektuelle, Politiker, Psychologen, alle, die es wissen müssten, auch nicht wissen, wusste ich es auch nicht. Aber ich habe es gelesen. Ja, 1428 Mal. Ich hatte ja einige Erfahrung im Umgang mit heiklen Themen. Ja? Ich wusste ja vom Swastika zeichnen, dass es auch Spaß machen kann. Wenn man ausreichend genug diffusioniert, dann ja. Also habe ich Hitler gelesen, ganz unbedarft, ohne Berührungsangst, drauf und runter. Am Anfang vor ein paar Leuten, dann immer mehr werdend. Zum Schluss hatte ich endlich mein Publikum gefunden. Die Hütte war voll. Nazis saßen in der Bude. Ja? Bis zum Anschlag bewaffnet. Die Glatze glatt geschert, um mich umzubringen, um mich zu skalpieren, um mir die Eier abzuschneiden und sie zu fressen. Die Nazis hatten das Plakat gesehen, aber übersehen, dass drauf stand: Hitler ist mein Kampf! Von Serdar Somuncu. Hey! Und so saßen sie mir gegenüber. In meiner Falle. In meiner Falle. Die Stimme schrie mich an: Kackwurst, Kackwurst! Ja, sagte ich. Langsam, langsam. Hösch mit die junge Pferde, wie man ja in Köln sagt. Dieser Drecksstadt, auf die ich später nochmal ausführlich zu sprechen komme. Ja. Und dann habe ich gelesen um mein Leben und zum ersten Mal gemerkt, dass meine Sprache auch eine Waffe sein kann. Je flexibler ich in meiner Sprache wurde, desto mehr konnte ich diese Waffe einsetzen. An Stellen, an denen sie ganz unsichtbar stichelte und an manchen Stellen, an denen sie ganz offensichtlich drückte. Und an anderen Stellen, wo sie den Hals abschneiden konnte. Die Nazis saßen vor mir, ich las ihnen ihren eigenen Text vor und wir verloren uns in einer Fantasiewelt, in der sie weder den Ausgang kannten noch den Eingang. Sie lachten plötzlich über ihre eigene Scheiße. Das muss man sich vorstellen. Bis sie es merkten, wer sie zum Lachen brachte. Denn am Anfang lachten sie dumpf. Später lachten sie ein wenig wissender. Zum Schluss stolperten sie in ein komisches, hüstelndes Lachen. Und ganz am Ende, da hörten sie auf zu lachen. Und knurrten nur noch. Da war es wieder, dieses Transzendente. Diesmal 180%. Bis einer von ihnen aufstand, der die Spannung nicht mehr aushalten konnte. Und das einzige schrie, was sich durch seine Stimmbänder kanalisierte im Moment des Affektes: Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler? Heil Hitler? Heil Hitler? Heil Hitler? Heil Hitler? Hitler? Hitler? Hitler? Hitler? Hitler? Hitler? Hitler? Hitler? Hitler kaputt? Kaputt? Hitler heil? Hitler heil? Hitler geil? Hitler geil? Zum Schluss hat er gesagt: War echt okay. Guckte noch ein bisschen benebelt. Gott sei Dank, habe ich gedacht, das ist die Revolution, von der ich geträumt habe. Ich lasse mir weder von meinen Eltern das Spielen verbieten, noch von meinem Schuldirektor und von Nazis erst recht nicht. Und so fingen sie an, mich zu bedrohen, jeden Abend, 10, 20 Briefe. Wir bringen dich um, es wird das Blut all derer fließen, die das Ansehen des größten deutschen Kanzlers in den Schmutz ziehen wollen. Obwohl ich Helmut Kohl niemals in den Schmutz ziehen wollte. ich habe trotzdem gespielt. Ich bin hingefahren in jedes Drecksloch dieser Nation und außerhalb dieses Landes. Ich habe es kennengelernt. Ich weiß, wie es aussieht. Ich weiß, wie dieses Gefühl ist, Angst zu haben hinter der Bühne. Und ich weiß, wie die Wut sich anfühlt, die heilige Wut, diejenigen zu vermissen, die viel zu spät kommen. Meistens erst dann Lichterketten bilden, wenn die Menschen schon tot sind. Und trotzdem habe ich weitergespielt, weil es geil war, weil es wieder meine persönliche Angelegenheit war. Bis ich irgendwann dachte, ey Gott, diese Arschlöcher wachsen nach. Ich kann nicht jeden Tag 300 Arschlöcher abbauen. Ich bin nicht die Entnazifizierungs-Allzweckwaffe der Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele nationale Zonen es gibt. Aber am nächsten Tag kommen frische neue Arschlöcher, die denselben Scheiß sprechen. Von Autobahn und Arbeitsplatz, von Adolf und Analverkehr. Leck mich! Oh nein, ich hör auf. Ich weiß es, es klingt ein bisschen resigniert, aber wie viele Leute reden diesen Scheißdreck heute nach? Wie viel Faschismus lassen wir um uns herum zu? In uns sogar zu? Ja? Wen dulden wir alles, wenn er irgendwas Ungerechtes sagt? Wie viel Gewalt findet in unserer nächsten Nähe statt? Wer wird nicht alles diskriminiert, ohne dass wir es wissen wollen? Tagtäglich finden Kriege auf dieser Welt statt. Wir demonstrieren einmal in unserem Leben. Tagtäglich sterben Menschen an Hunger, an Elend, an Verzweiflung. Es interessiert uns ein Scheißdreck. Und deswegen habe ich gedacht, warum soll ich mich dafür? Ich kann in meine kleine Höhle gehen, in meinen Elfenbeinturm und kann doch drauf scheißen auf die Verbesserung der Welt. Aber eines Tages war das vorbei. Eines Tages nämlich, als ich im KZ gespielt habe. Ich habe in vielen KZs gespielt, weil es mir ein Bedürfnis war, auch vor denen zu spielen, die es vielleicht falsch verstehen können. Und die hatten so viel Humor. Die haben mich so berührt, das kann man kaum glauben. Ja? Die haben die Fessel, die vorher um meinem Arm war, zu einer Verantwortung gemacht. Als eine alte Frau beispielsweise in Oranienburg in der Nähe von Sachsenhausen mich angefasst hat, innerlich und äußerlich, und gesagt hat, diesmal war die Stimme nicht in meinem Kopf, sie stand mir gegenüber. Machen Sie weiter! Machen Sie weiter! Gesagt habe, okay, ich mache weiter, aber es ist kompliziert. Ich kann das nicht alles erfüllen. Ich kann nicht mich selbst überwinden und trotzdem noch Freude daran haben. Ich kann nicht wahnsinnig werden und Normalität einschätzen. Ich kann nicht anklagen und gleichzeitig Verteidiger sein. Ich kann diese Ambivalenz nicht aushalten. Irgendwo muss ich einen Rückzugspunkt haben. Irgendwas, was mir Hoffnung gibt. Aber wie soll ich das finden, wenn ich die ganze Zeit mich alleine wähne? Ich muss zu denen gehen. Die ich gesehen habe bei RTL. Ich muss an den Anfang zurück. Ich muss zu den Asozialen. Ich muss zu dem Gedanken, der noch nicht entstanden ist, statt den zu bedauern, der schon längst funktioniert hat. Ich muss ins Fernsehen. Und so habe ich angefangen, ins Fernsehen zu gehen und zu spielen. Aber ich habe mich nicht verkauft wie zuvor. Ich habe mich verstellt. Mein Anliegen war immer dabei, die Hand um meinen Arm, die gesagt hat, machen Sie weiter. Das kann jeder überprüfen. Und ich habe dafür auf die Fresse bekommen, ohne Ende. Ich bin mehr zensiert worden als jedes Arschloch auf dieser Welt. Ich bin der meistgedrehte, am wenigsten gesendete Künstler dieser Nation. Und von Leuten, die gar nicht auffallen. Von Nazis, die in den Chefetagen sitzen. Von denen, die die Köpfe mit den Gedanken füttern oder es nicht vermeiden, dass die Gedanken entstehen. Die genau dieselbe Verantwortung haben wie jeder einzelne von uns auch. Aber dieser Verantwortung überhaupt nicht gerecht werden. Die bestimmen über Gut und Schlecht, über Geschmack und Nichtgeschmack. Die bringen uns zum Lachen und zum Weinen. Die machen uns geil und machen uns Angst. Und dorthin zu gehen und das Unvorhersehbare zu tun, das war mir ein neues Anliegen. Und ich habe gehofft, in eine Live-Sendung zu kommen. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie wertvoll die Lüge sein kann, wenn sie Vorbereitung zur Wahrhaftigkeit ist. Also habe ich die Texte eingereicht, die ich nie sprechen würde. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man in so einer Situation ist. Das fixt einen schon an. Die Eitelkeit. Man ist in der Glotze, man wird hofiert. Ja, wunderbar, toll. Aber ich hatte diesen Masterplan im Kopf. Ich hatte den falschen Text abgegeben und wusste, wenn die Kamera angeht. Und was hab ich nicht für Kackwürste geschissen? Ganz ehrlich. Hier sitzen junge Leute, Türken, Deutsche, alle in Eintracht. Intellektuelle. Etwas weiter hinten. Das ist eigentlich die Traumzielgruppe für jeden Fernsehsender. Aber die Schisser trauen sich nicht. Die schicken Mirja Böß zum 100.000. Mal in den Sandwich zwischen DSDS und was weiß ich für eine Scheiße. Sie setzen auf ihre bewährten Pferde, weil sie wissen, dass die Einsilbigkeit länger wird, bis sie irgendwann hoffentlich von ihrer eigenen Scheiße erstickt werden. Und auf den Tag warte ich. Dann werde ich mich wieder ermächtigen. Weil mittlerweile ist es so, wir können uns ja duzen, wir sind ja jetzt Freunde, ich schleime euch ja auch voll. Mittlerweile ist es so, ich habe die Suche aufgegeben, zwar nach dem Nazi, der mir gegenübersteht, aber ich führe sie weiter nach dem Nazi, der in mir steckt. Ich selbst nämlich suche mich durch die Zuschauer jeden Abend. Und es ist eine so kreative Suche, die so einen Spaß macht. Manchmal verzweifelt sie einen auch. Dann sitzt man zu Hause und hat dieselben Jammergedanken wie alle anderen auch. Man ist sich zu klein, man ist sich zu wenig wert, man bekommt zu wenig Anerkennung, man würde gerne berühmter sein, mehr Geld haben, besser ficken oder lutschen lassen. Na und so sind wir wahrscheinlich alle. Aber ich kann ja der Stellvertreter dieser Sehnsüchte sein. Jetzt mittlerweile nicht nur mehr meine eigenen, vielleicht auch der Versteckten des Publikums, das sich durch mich sucht und manchmal findet. Das ist die Verantwortung, von der ich eben sprach. Jede Sekunde, die man auf der Bühne steht, ist eine wichtige Sekunde. Sie ist ein Punkt auf einem weißen Blatt Papier. Und dass das Theater, diese Bühne, dieser heilige Ort, die Möglichkeit hat, die Zeit stillstehen zu lassen und sie manchmal in dünne Scheiben zu schneiden. Dass es etwas unglaublich Verbindendes und Erhellendes hat. Dass es eine Bewegung, ein Schritt mehr sein kann als der ewige Stillstand, den wir zelebrieren. Das ist einer der festen Werte, an die ich glaube, von dem ich überzeugt bin. Und deswegen gucke ich so viel Fernsehen weiter, wie ich kann. Weil ich nicht nur mich, sondern auch durch das andere mich ja suche. Ich fange schon morgens an. Punkt 6, Punkt 7, Punkt 8, Punktlandung, Bruchlandung. Ich krieg alles mit und guck den Ticker auch, wie die Börse reagiert. Ich weiß, wie das Wetter ist, wen Kachelmann nicht und wen er gepoppt hat. Ja? Ich weiß, ob No AIDS oder No Angels. Ich weiß, ob Promi-Dinner oder Non-Promi-Dinner. Ich weiß, ob L'Oreal London oder irgendwelche anderen, Lilo Wanders oder im Dschungelcamp das KZ, die Skorpione. Ich weiß alles. Ich sitze zu Hause und amüsiere mich, verlustiere mich, verliere mich. Ja, aber ich bin irgendwo im Orbit. Zwischendrin gucke ich auch noch Arte und Reisat, weil es kathartische Wirkung hat, auf die Öffentlich-Rechtlichen zu gehen. Das reinigt innerlich, wenn man Tierdokumentationen guckt. Fridolin hat heute keinen Hunger. Ja, Fridolin ist eine ausgewachsene Moräne und guckt so. Fridolin hat heute keinen Hunger, sagt der Sprecher unentwegt. Fridolin hat heute keinen Hunger, so als wäre es eine kryptische Botschaft an mein Unterbewusstsein. Fridolin hat heute keinen Hunger! Was heißt das? Hat er Beißhemmung? Hat er gestern schon gegessen? Ist er morgen vielleicht beim Promi-Dinner eingeladen? Aber das ginge nicht, dafür müsste er ehemaliger Pornostar sein. Und eine Moräne als Pornostar ist denkbar ungünstig. Da ist der Schwanz ab. Oder hat ein Zackengebissmuster auf dem Schaft. Fridolin hat heute keinen Hunger. Ab! Dann gucke ich Schlemmerreise Bayern. Zittermusik. Ja? Im Gasthof zum Hirschen kocht heute Josef Fritzl ein Säuglingenbraten. Was? Schon wieder die Fantasie durch. Fantasie geht mit mir durch. Muss mich ablenken. Ich bin nämlich ein Spießer geworden. Ja, ich habe den Nazi in mir schon längst entdeckt. Bin ein widerlicher Spießer geworden. Ich sehe so aus wie die Leute, vor denen ich mich früher geekelt habe. Ja, Wampe, Doppelkinn. Ja, mein Lustzentrum ist um 20 Zentimeter nach oben gerutscht. Ja, ich wichse nicht mehr ohne Anlass. Ja, ich verpfeife meine Nachbarn, wenn sie keine Umweltplakette an ihrem Auto haben. Ja, so ein Arschloch bin ich geworden. Ich sitze den ganzen Tag zu Hause, 5. Stock in Köln, dieser widerlichen Stadt. Ja, die vollgestopft ist mit Schwulen, die ihr Coming-out haben, ja, aber aus Düren kommen. Ja. Köln ist so eine Wichsstadt. Ich hasse dieses Köln. Ja, dieses Prenzlauer Berg für Arbeitslose. Am Prenzlauer Berg, da sind sie ja wenigstens noch reich. Der neue Mittelstand, Bionadesaufen, vorzugsweise Doppelgeschmack. Was ist Bionade für ein Fuck? Suggeriert es, gesund zu sein? Bionade ist nichts als ein Limonade-Plagiat. Und Limonade ist der Inbegriff des Giftigen. Ich trinke doch Limonade, damit ich besser sterben kann. Könnte von mir aus auch Chemonade heißen. Salpeter-Ammoniak-Geschmack. Am Prenzlauer Berg, da wohnen dann die Jappi-Familien, wählen Grün Erststimme, weil sie für Umwelt sind, und FDP, weil sie Steuern sparen wollen, haben Volvo V70 mit einer Golfausrüstung drin, nur Kinder kriegen sie nicht, weil sie sind unfruchtbar geworden übers Sinieren, im Gegensatz zu den Asozialen, denen das Embryo schon aus der Muschi plumpst, wenn sie sich nur angucken. Ja. Haben das Ficken verlernt und gehen zur psycholytischen Therapie, wo man sich LSD geben lässt, damit man besser in sich hineinfindet. Wenn ich LSD nehme, finde ich in mich ganz leicht hinein, aber nicht mehr raus. Leute werden ja so depressiv, dass sie sich sogar ihre Arschlöcher bleichen lassen, weil sie sich für traumatisiert halten. Beim nächsten Kacken ist eh wieder alles braun. Das ist das neue Mittelmaß, ja? Nicht nur die Asozialen füllen Stadien, die Minderasozialen, die füllen das Umgebung, die Peripherie. Ich kann kein Deutsch mehr, ist mein Dauerhassattacke. Ja? Ich sag's, weil ich wohne in Köln, so weit oben wie möglich, ja? Damit ich mit niemandem sprechen muss. Direkt über dem Laden, der diese Druckerpatronen verkauft. Und ich bin so verbittert. Ich kann diese Stadt nicht ab. Ich kann die Menschen nicht ab. Ich kann die Cafés nicht ab. Ich kann die Bionade nicht mehr sehen. Ich kann alles nicht mehr leiden. Ich würde es am liebsten abballern. Und das Schlimmste ist, das Schlimmste ist, ich muss auch noch Kinder ertragen. Kinder hasse ich am meisten. Ich bin auch nicht mehr lustig, ich bin jetzt bald 42. Ich habe auch keinen Bock mehr, auf einer Bühne zu stehen und Pointen hinterher zu rennen. Ich will mal ernst sein. Selbstbewusst ernst, nicht jeden Abend. Nix, nix, nix, nix, nix, nix, nix. Und Kinder hasse ich neuerdings wie die Pest, vor allen Dingen die Kinder von diesen Spätippis. Ja? Ferienhaus auf Ibiza. Kinderwagen, 5.000 Euro, haben sich Hormone geben lassen. Nach langer Zeit der Unfruchtbarkeit kriegen sie dann zwei Kinder. Wunschkinder, Blagen, Initialterroristen, Arschlöcher, Ficker, Pferdeersatz, Dreckschweine, Bodenbelag. Und diese Kinder sind keine Kinder. Ja? Die sind Erwachsene, so wie die Erwachsenen keine Erwachsenen mehr sind, sondern Kinder geblieben sind. Die Mutter sieht aus wie Pippi Langstrumpf im Vorruhestand. Ja? Hat sich die Haare so geflochten, trägt Ringelsöckchen, aber so eine Wampe. Ja? Und fährt militant Fahrrad und kauft bei Billy Buck Brötchen. Ich kenne doch diese ganze Fotzenbande. Und dann kriegen sie ihre Kinder und sehen aus wie die Großeltern ihrer eigenen Kinder. Und geben ihnen auch Namen wie die Namen ihrer Großeltern. Luise, ja, oder Karl-Heinz, oder wie meine Nachbarn unter mir. Ja. Tristan und Leonie. Diese zwei Wichser. Ey, die machen einen Krach. Geh durch an die Kammern! Der Junge hat jetzt so einen Bobbycar. Damit fährt er über diesen frisch sanierten Holzfußboden so rum, dass ich jeden Morgen denke, die Amis marschieren ein. Und die Kleine hat ein Trampolin. Damit springt sie den ganzen Tag rum, bis bei mir das Geschirr wackelt. Aber man darf ja nichts sagen, man darf ja gegen Kinder nichts sagen, dann ist man gleich Kinderfeind. Ich hab nichts gegen Kinder, nein! Ich hasse Kinder! Und wenn ich dann was sage, kriege ich eine Standpauke. Und die beiden Blagen gucken mich vorwurfsvoll an. Ich darf noch nicht mal mehr über Rot gehen, weil die Mutter dann sofort mich ermahnt. Sie sind aber kein guter. Ich gehe absichtlich über Rot. Wenn ich nachts um 1:30 in der Kneipe sitze, über rasierte Mösen resoniere, da sitzt neben mir Ritalin-Junkie Tristan. Weil er ist ja vollgepumpt. Seine Mutter sagt ja bei jeder Bewegung, die er zu viel macht, mein Sohn hat ADS. Du hast ADS, du Mutterfotze. Und dann wird er mit Ritalin abgefüllt, bis er so große Pupillen hat wie die Köttbullar-Frikadellen, die sie sich jeden Samstag früh bei Ikea hinter die Kiemen schieben. Ich muss mich abregen. Ich schalte noch mal auf Dreisat. Du, du, du, du, du. 7 Minuten habe ich es ausgehalten. Fridolin auf seiner Suche nach dem Nichts. Habe ich überlegt, wie schön wäre das, wenn ich mich konzentrieren könnte auf die wesentlichen Dinge im Leben. Wenn ich eines Tages mal Popstar sein könnte, so wie ich es immer schon wollte. Vielleicht entdeckt mich ja auch irgendein Polen. Bohlen. Ja. Aber der Krach reißt mich wieder aus meinen Träumen. Und ich denke, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt gehe ich da hoch und probiere mal, ob meine Gewalt an wehrlosen Opfern funktioniert. Vielleicht funktioniert die Revolution besser, wenn man keinen adäquaten Widerstand hat, sondern alles gleich im Ansatz zermalmt. Ich stapfe also hoch, pumpe mich vorher auf mit der nötigen Energie und klingle an der Tür. Du, du, du, du. Die Mutter öffnet. Wir stehen uns gegenüber. In diesem Moment zucken die Blitze durch meinen Kopf. Alle Gedanken im Zeitraffer und in doppelter Geschwindigkeit. Die Fesseln an den Händen, die Verantwortung, die Geschichten von Fernsehen bis Bühne, das leere Theater, die Telefonbücher, meine Eltern, der Direktor, die Hakenkreuze, die Nazis, Heil Hitler. Und das Einzige, was mir einfällt nach einer langen Denkpause, ist zu sagen, könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein? Ich bin jetzt nicht mehr Kabarettist und Comedian, ich habe das aufgegeben. Ich bin jetzt Prophet. Ich habe eine Religionsgemeinschaft gegründet, die Hassisten. Der kann jeder beitreten. Das habe ich mir von der katholischen Kirche abgeguckt. Und der Grund, weshalb ich Prophet bin, ist, ich will nicht mehr auf Gott hören, ich will selber Gott sein. Dann kann ich es mir auch nicht mehr verscheißen. Ich habe es mir mit allen verschissen. Evangelische Kirche habe ich mir verschissen. Ich war eingeladen auf dem Evangelischen Kirchentag in Hannover. Und dann habe ich gesagt bei der Eröffnungsfeier vor versammelter Mannschaft, herzlich willkommen, ich begrüße Sie im Namen des islamischen Fundamentalismus. Und dann war ich beim Außenminister und habe ihm so die Eier gekraut. Und weil es ihm gefiel, durfte ich eine Rede halten. Und anstatt dankbar zu sein, dass ich endlich auf dem Olymp angekommen war und mich einfach nur ausdauernd hätte ficken lassen müssen, habe ich gesagt, sonst spreche ich vor Asozialen. Heute darf ich mal vor der Upper Class der Asozialen sprechen. Jetzt ein Lied, weil ich habe mir das abgeguckt von den Kollegen. Die bekommen immer Preise, wenn sie am Ende Lieder spielen. Und ich will das nicht verpassen, es ist ein schönes Gefühl. Aber niemand sollte denken, dass das Lied irgendeinen Sinn macht. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only one time see you laughing. I only wanna see you standing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you standing. I only wanna see you standing in the purple rain. Rain. Purple rain. Purple rain. Purple rain. I only wanna see you. I only wanna see you. And the purple rain.